Nicht nur in London Hochspannung. Was wird Theresa May heute präsentieren, um das zu verhindern, was alle am meisten fürchten? Einen Chaos-Brexit Ende März. Einiges sickerte ja gestern schon durch. Das besonders heikle Irland-Problem will Premierministerin Theresa May offenbar ohne die EU lösen. Mit einem Vertrag zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland. Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, ist nicht ganz überzeugt. Kreativ scheint es zu sein. Wie das funktionieren soll, ist mir allerdings nicht so klar, erklärte Maas in der ZDF-Sendung Berlin direkt. Zweite Option, den in 2,5 Jahren mühsam ausgehandelten Brexit-Vertrag einfach nochmal aufmachen, um ihn akzeptabler zu machen für das britische Parlament. Unwahrscheinlich für Heiko Maas, denn dem müssten alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zustimmen. Einige würden sich das wohl offen halten, andere seien strikt dagegen. Dritte Option, eine zweite Volksabstimmung in Großbritannien. Nochmal die Frage, Brexit ja oder nein. Wenn es dazu kommt, glaube ich, sind wir die Letzten, die sowas nicht auch sehr interessiert verfolgen würden. Aber ehrlich gesagt, ich halte das nicht für die wahrscheinlichste Variante. Umso mehr rätselt Europa, welche Variante es überhaupt noch geben könnte, um für irgendwas eine Mehrheit zu bekommen. Eine Option brachte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn bei Anne Will in der ARD ins Spiel. Großbritannien könnte ja die EU verlassen, aber trotzdem in der Zollunion bleiben. Das würde ein Grenzchaos, Zahlungen und Kontrollen vermeiden. Für beide Seiten wäre es etwas, was vielleicht 10.000 Arbeitsplätze nicht zerstören würde. Wenn wir am 30. kein Abkommen haben, sind wir auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg, wirtschaftlich und auch sozial. Problem, eine solche Zollunion geht nicht, wenn die Briten ihre eigene Handelspolitik machen wollen. Und das wollen ja viele Brexit-Anhänger im britischen Parlament. Der Ball liegt zunächst mal in London. So sah es der EVP-Fraktionschef Manfred Weber, CSU, schon vor einigen Tagen. Geändert hat sich nichts. Jetzt liegt der Ball bei Theresa May, erklärte auch Österreichs Europaminister Gernot Blümel im ORF. Und doch könnte schon bald ein Brexit-Riss durch Europa gehen. Österreich und Frankreich wollen Großbritannien am liebsten keinen Schritt mehr entgegenkommen. Deutschland will sich diese Option offen halten. Brexit-Unterhändler Michel Barnier appellierte an die Geschlossenheit der EU, egal was passiert. We will remain united and determined to reach a deal. Noch eine Option wird in Brüssel überlegt. Stichwort die Norwegen-Lösung. Norwegen gehört nicht zur EU, ist aber ansonsten bei fast allem mit dabei. Was viele Probleme für Bürger und Wirtschaft lösen würde, meint der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments Guy Verhofstadt. The citizens cannot be the victims of this political game. Die Bürger dürften nicht die Opfer dieses politischen Spiels sein. Welche Option eine Chance hat, um den großen Knall zu verhindern, hängt am Ende von Theresa May ab und vom britischen Parlament, warnt die irische Europaabgeordnete Myred McGuinness im britischen Fernsehen. Solange gilt nur eines. We have certainty. Around the uncertainty. Sicher ist nur, dass alles unsicher ist. Die EU wartet ab. Was bringt der Brexit-Plan B und plant wohl schon für den Plan C?